Kundgabennummer 6681 vom 30.10.1956. Entrückung. Immer wieder wird euch durch mein Wort Aufklärung zugehen, in allen geistigen Problemen, die ihr allein nicht lösen könntet. Wo mein Geist sich einschalten muss, soll euer Denken recht sein, also der Wahrheit entsprechen. Die Wahrheit allein wirkt sich segensreich aus. Irriges Denken aber trägt der Seele keinen Nutzen ein, sondern verdichtet noch die Hülle, die sie umgibt, weil irriges Denken nicht von mir ausgeht, sondern von meinem Gegner. Doch die Menschen sind nicht immer fähig, die reine Wahrheit unverhüllt entgegenzunehmen. Sie müssen mitunter wie Kinder durch Bilder und Gleichnisse belehrt werden, die aber dennoch ganz der Wahrheit entsprechen. Und wo dies der Fall ist, sucht mein Gegner sich gleichfalls einzudrängen und diese Bilder und Gleichnisse zu verzerren, um zu verhindern, dass des Menschen Denken recht ist. Und es ist auch nun die Erleuchtung durch den Geist Bedingung, um eine rechte Erklärung geben zu können oder selbst recht verstehen zu können, was verhüllt den Menschen geboten wurde, was Seher und Propheten voraussagten in meinem Auftrag. Der Geisteszustand der Menschen gebot eine solche verhüllte Darstellung, weil die unverhüllte Wahrheit völlig unglaubwürdig denen erschienen wäre, die nicht die geistige Entwicklung der Menschen als Erdenzweck erkannten. Und darum auch mein geschriebenes Wort, das Buch der Väter, gänzlich wäre verworfen worden, weil die Endereignisse, so sie unverhüllt dargestellt worden wären, keinen Glauben gefunden hätten und also Anlass gegeben hätten zur völligen Ablehnung meines Wortes. Eine unverhüllte Darstellung der letzten Ereignisse habe ich verhindert zu jeder Zeit, aber stets Erklärung gegeben, so dies Not tat. Darum aber sind auch vielerlei Meinungen vertreten unter den Menschen. Und jeder vertritt die eigenen entsprechend seinem Geisteszustand. Doch allein ein erleuchteter Geist wird sich in rechtem Denken bewegen und die verhüllte Wahrheit enthüllen können. Das Ende ist nahe, und die Vorgänge, die sich am Ende abspielen, werden nur von wenigen Menschen verfolgt werden können, weil sie berichten sollen dem kommenden Menschengeschlecht auf der neuen Erde, von meiner Macht und Herrlichkeit, von dem Beenden der alten und Beginn der neuen Erlösungsepoche. Diese wenigen aber hebe ich von der Erde hinweg, so wie das Ende gekommen ist. Wenn aber dies geschehen wird, dann wird ein Heulen und Wehklagen auf der Erde anheben. Denn dieser Vorgang der Entrückung ist von allen Menschen auf der Erde zu sehen und löset, weil er außergesetzlich ist, ein ungeheures Entsetzen aus. Denn nun wissen sich die Menschen dem Verderben preisgegeben, die zurückbleiben. Mein Kommen in den Wolken wird von jenen Menschen nicht gesichtet, weil ich nicht sichtbar sein kann denen, die Anhänger meines Gegners sind. Nur die meinen werden mich sehen und mir beglückt und preisend die Arme entgegenstrecken. Und ich werde sie emporziehen vor den Augen ihrer Mitmenschen. Und es werden einige wenige aus tiefer Not schreien zu mir, aber nicht getrieben von ihrer Angst, sondern in plötzlicher Erkenntnis und tiefster Reue. Ich kenne diese und spreche sie immer wieder an. Und sie benötigen nur noch eine tiefe Erschütterung, um ihren Widerstand aufzugeben und sich mir in ihrem Herzen zu übergeben. Und das sind die Menschen, die aus ihren Gräbern erstehen werden, um nun auch hinweggenommen zu werden von der Erde. Weil ich ihre Herzen kenne und ihr Ruf nach Jesus Christus in tiefstem Glauben an ihn und seine Hilfe ertönt und sie nun Erlösung finden von Sünde und Tod. Und es werden die Gräber noch viele freigeben, Tote, die auferstehen werden zum Leben, Menschen, die von den letzten Geschehen auf dieser Erde mehr beeindruckt sein werden, als sie es zugeben wollen, wo nur der Grabesdeckel hinweggewälzt zu werden braucht, was die Enderschütterungen zuwege bringen, was sich aber zuvor noch vollziehen wird, kann noch zur Erweckung toter Seelen beitragen, denn es wird die Hölle ausspeien zur Erde die übelsten Geister, und es werden vom Lichtreich hohe Wesen herabsteigen, und das Ringen um die Seelen der Menschen wird offensichtlich sein und auch verfolgt werden können von den Meinen, die nun die Enthüllung dessen erleben, was zuvor nur verhüllt ihnen angekündigt worden ist. Amen. Und den Meinen wird es wie Schuppen von den Augen fallen, denn nun wird es ihnen verständlich, was bisher ihnen verborgen blieb, was aber der geistgeweckte Mensch dem Sinn nach verstand. Da aber die Menschen in der Endzeit besonders stark der Materie verhaftet sind, ist auch das Wissen um meinen Heilsplan der Erlösung des Geistigen wenig bekannt. Und dieser allein ist der Schlüssel zu allen Offenbarungen, die verhüllt den Menschen gegeben wurden. Von einzelnen Erlösungsperioden wissen die Menschen nichts, auch wenn sie an eine Rechtfertigung, an ein letztes Gericht glauben und an einen Weltuntergang. Und entsprechend diesem Wissen also suchen sie sich Offenbarungen auszulegen, die jenes Ende betreffen. Und je mehr sie verstandesmäßig dabei tätig sind, desto verwirrter sind ihre Ergebnisse. Mein Geist aber enthüllt in einfachster Weise ihnen sowohl die Zeichen als auch die Vorgänge des Endes. Und die Entrückung der Meinen wird das Letzte sein, was sich auf dieser Erde abspielt, vor der Zerstörung, vor der totalen Wandlung der Außenform dieser Erde, die alles Leben auf ihr auslöscht. Nicht, dass nachher noch lange Zeit vergeht, wo dieses Ereignis von den Menschen noch diskutiert werden könnte. Denn es wäre dies unstreitbar ein Glaubenszwang für die Zurückgebliebenen. Es würde sich kein Mensch nun der Erkenntnis eines lebendigen Gottes verschließen können und zum Glauben an ihn gezwungen sein. Doch solche Mittel wende ich nicht an, um jenen Glauben zu gewinnen. Also ist auch dann das Ende gekommen, so wie ich die Meinen von dieser Erde emporhole. Und das Entsetzen darüber wird zusammenfallen mit dem Entsetzen vor dem sicheren Tode, den die Zurückbleibenden vor sich sehen. Denn es wird sich die Erde öffnen und Feuer hervorbrechen. Es werden die Menschen erstarren und keines weiteren Gedankens fähig sein, bis auf die wenigen, bei denen nur noch ein kleiner Anstoß nötig ist, dass sie mich erkennen und zu mir rufen in höchster Not. Diese aber kenne ich, und darum habe ich Erbarmen mit ihnen, und ihre Seelen werden nicht das qualvolle Los der anderen zu teilen brauchen, was sich auch abspielen wird. Es konnte dies nur bildhaft den Menschen vorausgesagt werden, denn sie hätten es niemals verstanden, solange ihnen mein Heilsplan von Ewigkeit nicht erklärt werden konnte. Und solches ließ der niedrige Geisteszustand der Menschen nicht zu. Mein Wort aber wurde zu jeder Zeit den Menschen gepredigt. Und mein Wort hielt sie zum Wirken in Liebe an. Das Befolgen meines Wortes, das Befolgen meines Liebegebotes würde euch Menschen in das Erkennen geleitet haben und also auch in das Wissen um meinen Heilsplan. Und dann wären ihnen auch die bildlichen Darstellungen verständlich gewesen und sie wurden auch verstanden von denen, die durch ein Liebeleben zur Erleuchtung des Geistes gelangten. Doch je näher das Ende ist, desto mehr verwirrte sich das Denken der Menschen und desto rätselhafter sind ihnen die Bilder, die nun der Verstand zu enträtseln sucht. Und es sollten sich die Menschen immer nur daran halten, was ich selbst zu ihnen sprach, als ich auf Erden wandelte. Sie sollten meine Worte in sich aufnehmen und ausleben, und mit Erstaunen würden sie erkennen, dass es in ihnen Licht wird, dass sie volles Verständnis haben für alles bisher ihnen Unklare. Denn nun kann mein Geist in ihnen wirken und ihnen ein helles Licht anzünden. Wer aber glaubt, sich selbst Erkenntnis verschaffen zu können durch eifriges Studium, dabei aber versäumet zu leben, wie es mein Wille ist, der wird ewiglich nicht zum Erkennen kommen. Er wird sich stets tiefer in irriges Denken verlieren. Und was er auch zu entdecken glaubt, er wird es wieder verwerfen müssen und in sich selbst kein Licht finden. Meine liebe Gebote und deren Erfüllung allein sichern euch rechtes Denken. Und dann wird euch auch jedes Wort, jede Prophezeiung und jeder Hinweis auf das Ende verständlich sein. Denn dann erleuchtet euch mein Geist, der niemals irrt und der euch stets in die Wahrheit leitet. Amen.